lass es ihm. Wir stellen die Kiste rein, lass ihm ein Auto. Braucht ja auch ein bisschen. Es gibt ja dieses richtig zerreißende Schreien. Und wenn ein Kind so schreit, dann denken die meisten, mit dem ist was passiert. Man glaubt nicht, unter was für einem Druck viele Familien aufgrund ihrer Nachbarn stehen und wie viele Kinder Gewalt erfahren, damit sie nicht so toben oder schreien. Ich habe ihnen halt die Vorschriften gemacht und ist halt auch noch komplett verkehrt, ja. Halt mit zu stark erhobener Stimme, mit einer Hand, die dann ausgerutscht ist, meist auf den Hintern. Das ist es, also das ist alles so die Erziehungssache. Ne? Ich meine, zu 95% liegt es an unserer Erziehung, sehe ich das. Ne? Wie gehe ich mit meinem Kind um? Gewaltfreie Erziehung. Eine Sendung von Barbara Zielmann. Eigentlich darf man sein Kind nicht mehr schlagen. Aber tatsächlich tun es laut einer Umfrage in Deutschland immer noch fast die Hälfte aller Eltern. Am Morgen, wenn das Kind nicht zur Schule will, am Abend, wenn es nicht aufräumt, wenn es in den Augen der Erwachsenen etwas Gefährliches tut oder frech ist, gibt es manchmal eine Ohrfeige oder einen Schlag auf den Po. Fast 10% der Eltern wenden regelmäßig schwerere Formen der Misshandlung an. Obwohl es seit 2000 im bürgerlichen Gesetzbuch heißt, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Hartnäckig hält sich der Spruch, ein Klaps hat noch niemandem geschadet. Viele glauben, sie müssten ein Machtwort sprechen und schreien ihre Kinder an. Obwohl sich die meisten Eltern vornehmen, klug, souverän und gelassen mit den Kleinen umzugehen, kann doch fast jeder von einer eigenen Entgleisung erzählen. Vom schlechten Gewissen danach, dem Ärger über sich selbst, von der verlorenen Zeit und den verlorenen Nerven. Ich gehe ins Zimmer meiner 16-jährigen Tochter. Da liegen Sachen auf dem Boden. Ich scheiße sie zusammen, auf Deutsch gesagt. Ich schreie rum wie Rumpelstilzchen. Sie schreit vielleicht rum wie Rumpelstilzchen. Die Türen knallen. Dann kommt vielleicht meine Frau auch noch. Dann schreien wir uns alle an. Dann sind wir alle stinksauer, reden irgendwie einen halben Tag nicht mehr miteinander. Dann brauchen wir irgendwie 3 Stunden, um uns wieder zu versöhnen. Das Zimmer ist zwar noch nicht aufgeräumt, aber irgendwie klappt's wieder. Damit ist locker mal ein halber Tag weg. Diesen halben Tag kann ich, glaube ich, auch wesentlich konstruktiver nutzen. Aber wie? Frank Gaschler hat 2 Töchter in der Pubertät. Er ist Trainer für gewaltfreie Kommunikation, abgekürzt GFK. Das Konzept der Nonviolent Communication wurde entwickelt von dem amerikanischen Psychologen Marshall Rosenberg, zunächst für Erwachsene. Frank Gaschler half es auch bei der Erziehung seiner Kinder, denn es hat einen einfachen Grundgedanken. Die Haltung der gewaltfreien Kommunikation würde ich zusammenfassen mit dem kurzen Satz, ich möchte andere Menschen so behandeln, wie ich selbst gern behandelt werden möchte. Dieser Satz stammt nicht von Marshall Rosenberg, nicht aus der gewaltfreien Kommunikation, der ist wesentlich älter, zeigt aber für mich, dass wenn ich mit meinen Kindern umgehe, egal ob die 1 Jahr alt sind, 10, in der Pubertät, ist vollkommen egal, jedes Mal, wenn ich mich mit meinem Kind auseinandersetze, wenn ich einen Konflikt mit meinem Kind habe, wenn ich mich durchsetzen möchte, muss ich mir die Frage stellen, würde ich selbst gern so behandelt werden? Etwa mit dem Drohwörtchen sonst. Bring erst den Müll runter, sonst darfst du nicht fernsehen. Strafen und Herunterputzen helfen auch bei Kindern nicht wirklich, zeigt der dänische Pädagoge Jesper Juhl in vielen Büchern. Aber wie weit können Eltern Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeiten ihrer Kinder in einem stressigen, terminregierten Alltag? Ist eine gleichberechtigte Beziehung überhaupt denkbar? Der erste Knackpunkt daran ist das Wort gleichberechtigt. Ich halte Eltern und Kinder in einer Familie nicht wirklich für gleichberechtigt, weil aufgrund des unterschiedlichen Alters, der unterschiedlichen Möglichkeiten und so weiter und so fort ergeben sich unterschiedliche Rechte, unterschiedliche Verantwortlichkeiten auch. Schließlich haben die Eltern nicht nur das Recht, in vielem für ihr Kind zu entscheiden, sondern auch die ausdrückliche Pflicht, für ein gutes Aufwachsen zu sorgen, in einer einfühlsamen, kindgerechten Art. Ich möchte weg von der Idee, dass ich auf einer Ebene stehe wie ein 2-jähriges Kind. Was ich aber möchte ist, da zitiere ich Jesper Juhl, er hat einen schönen Begriff geprägt, der heißt die Gleichwürdigkeit. Ich möchte auf einer Ebene sein, wo ich, egal mit welchem Menschen, mit meinem Kind, mit meinen Eltern, mit wem auch immer, ihn in gleicher Weise würdige und dabei aber berücksichtige, welche Möglichkeiten, gerade kommunikativen Möglichkeiten, hat dieser Mensch. Meine Verantwortung als Eltern besteht dann darin, dass ich den Prozess, wenn es um einen Konflikt geht, den Prozess der Kommunikation in gewisser Weise führe, weil ich einfach da stärker, erfahrener und so weiter bin. Darin liegt meine Verantwortung. Die Verantwortung auch zu lernen, welche Möglichkeiten hat mein Kind schon, die Welt wahrzunehmen, sich auszudrücken, sich zu beherrschen, zurückzustecken? Was kann ich von ihm noch nicht erwarten? Welche Entwicklungsschritte macht es gerade hin zu mehr Selbstständigkeit? Welches Bedürfnis hat es? Dieses Lernen heißt für mich, dass das Bedürfnis als solches überhaupt wahrgenommen wird. Und das kann ich tun. Also ich kann, wenn das Kind Süßigkeiten haben will, wenn es, was weiß ich was, wenn es noch in den Spielzeugladen gehen möchte, kann ich das Kind einfach darauf ansprechen, auf das dahinterliegende Bedürfnis und dieses Bedürfnis erstmal ernst nehmen. Das heißt nicht, dass ich sofort erfüllen muss, aber es heißt, dass ich zumindest mal ernst nehme, was das Kind braucht. Anstatt, und das ist das, was ganz häufig passiert ist, ihm genau das wegzunehmen. Oder ihm seine Bedürfnisse und Gefühle auszureden. Die Methode der gewaltfreien Kommunikation setzt genau hier an. Sie fragt nach dem guten Grund jedes kindlichen Verhaltens, sei es noch so provozierend. Denn in jeder kleinen Nervensäge steckt auch jemand, der beginnt, die Welt zu entdecken. Und hinter kindlicher Aggressivität verbergen sich häufig Trauer und Enttäuschung. Statt Schimpfen und Ausrasten also, einen Schritt zurücktreten, beobachten, zuhören, nachfragen. Gefühlsexplosionen auffangen, denn sie gehören zum Großwerden. Die Kinderpsychologin Ulrike Held aus Potsdam beschreibt das so. Kinder, das sind kleine Menschen mit großen Gefühlen. Und das, was wir als Erwachsene den Kindern bieten können, ist so eine Art von Verdauungsfunktion. Ein Kind, was so einen unglaublichen Trotz- und Wutanfall vielleicht bekommt, da kommt es so stark raus, das Gefühl. Wenn ich jetzt als Mutter sofort diese Wut zurückgebe an das Kind, dann nützt es dem Kind gar nichts. Aber wenn ich ihm sagen kann, ja, du bist jetzt so wütend, ich merke das und ich bin für dich eine ganz böse Mama, dann erlebt das Kind, da ist jemand, der ist wie so ein Überlaufbecken, was einfach die Gefühle, die das Kind nicht aushalten kann, auffangen kann. In seiner Wut verstanden zu werden, das entlastet das Kind. Einfühlung entspannt auch die Eltern. Wenn Eltern das Gefühl haben, mein Kind will mich ärgern und sie können einen Perspektivwechsel vornehmen und können sehen, nee, mein Kind hat ja eigentlich, das hat ja Not. Da ändert sich einfach was. Da braucht man gar nicht viel zu tun. Was will, was kann und was braucht ein Kind in welchem Alter? Wie kann man sein Quengeln, Nörgeln, Schreien übersetzen? Welche Unterstützung brauchen Eltern, um einen wertschätzenden Umgang mit dem Kind und mit sich selbst zu üben? Ein niedrigschwelliges Angebot bietet das Elterncafé des Kinderschutzbundes in Köln. Im Rahmen der sogenannten frühen Hilfen holt es junge Mütter aus der Isolation und dient zugleich der Gewaltprävention in den Familien. Denn Babys und Kleinkinder sind besonders schutzlos, wenn Erwachsene die Nerven verlieren, wenn sie Kinder schütteln, werfen oder einsperren. Kurse, Kiezfeste und Einzelberatung sollen dem vorbeugen. Also jede Trotzsituation hat man einen Ansprechpartner, das finde ich hier sehr toll. Einem ist dann nicht bewusst, jetzt im Augenblick ist diese Trotzphase, aber man gibt sich selber die Schuld, warum verhält sich das Kind so? Man versteht es selber nicht auf Anhieb und man kriegt sehr viele Informationen. Man kann sich mit jedem austauschen. Es gibt kein Allgemeinrezept. Etwa 20 Mütter haben sich mit ihren Kleinkindern zum Frühstück versammelt. Die Kinder dürfen herumkrabbeln, klettern, sich streiten, schreien. Etwas, das sie in der Öffentlichkeit oder im Wohnblock selten dürfen. Also ich habe auch viele Erfahrungen jetzt in den Straßenbahnen. Wenn mein Kind jetzt nicht ruhig sitzen möchte oder er ist müde, dann quengelt er, dann schreit oder der weint. Viele verstehen es nicht. Ja, können Sie nicht Ihr Kind ruhig stellen? Wie soll ich das machen? Habe ich einen Knopf? Hallo, ich denke mir, hallo, wo, in welcher Gesellschaft bin ich? denken auch, wenn die Windel rein ist, gefüttert ist, dass das Kind dann überhaupt nicht mehr weinen dürfte. Dass ein Kind individuell ist, dass es eine Persönlichkeit hat, dass es auch Stimmungsschwankungen haben kann, das ist denen nicht bewusst. Auch viele Mütter und Väter müssen das erst lernen. Es ist schwer auszuhalten, dass die Kinder irgendwann einen eigenen Kopf entwickeln, sagt Corinna Becher, die das Elterncafé leitet. Wir erleben oft, dass Mütter mit den ersten Lebensmonaten eigentlich ganz gut zurechtkommen. Da sind die Babys ja eher noch passiv, bewegen sich nicht viel, müssen versorgt werden. Das kriegen viele sehr gut hin. Und dann werden sie unsicher, wenn die Kinder anfangen, eigene Wünsche zu äußern. Und das verstehen die Mütter oft als gegen sie persönlich gerichtet. Kinder im Alter von 1,5 Jahren beginnen ja zu sprechen, sagen zum Beispiel Nein oder will nicht, laufen weg. Dann sei es wichtig, die Welt aus den Augen des Kindes zu sehen. Nicht ganz leicht angesichts der täglichen kleinen Katastrophen. Ein kleines Kind kann gerade über die Tischkante gucken und sieht da bunte Sachen auf dem Tisch und fängt an, diese bunten Sachen ranzuziehen und runterzuwerfen. Für die Mutter ist das Kind macht Chaos und gefährlich ist es außerdem und das kann kaputt gehen. Für das Kind ist das, ich kann die Welt erobern. Und das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt. Ich habe in diesem konkreten Fall die Mutter auf die Knie gehen lassen. Die hat es sehr gut verstanden und hat dem Kind dann Dinge auf den Tisch gelegt, die es runterwerfen durfte, die nicht kaputt gehen konnten. Ja, es kann eine sehr, sehr anstrengende Zeit sein. Es ist eine Zeit, in der gerade Mütter auch, weil die nun mal oft die Hauptbezugsperson sind, sehr, sehr viel Geduld und Empathie brauchen und ganz wenig bekommen. Es ist deswegen eine anstrengende Zeit, weil die Kinder in der Zeit, nach meinem Verständnis, einfach lernen, dass sie autonom werden, dass sie versuchen, eigene Ideen ausprobieren zu wollen, dann aber an den Reglementierungen der Eltern, der Gesellschaft, des Kindergartens oder wie auch immer scheitern. Das heißt, sie kriegen einfach nicht das, was sie wollen. Und ein ganz wichtiger Lernprozess für Kinder ist die sogenannte Frustrationstoleranz. Das heißt, zu lernen, ich habe bestimmte Bedürfnisse, ich krieg's aber nicht sofort. Der Klassiker, das Überraschungsei an der Ladenkasse. Das Kind hat es schon in der Hand, fängt an, es neugierig auszupacken oder brüllt, bis es eins bekommt. Frank Gaschler rät in seinen Elternkursen, nicht aus Bequemlichkeit nachzugeben. Also einfach abwarten und das Kind brüllen lassen oder es anherrschen? Führt selten dazu, dass ich abwarte und damit selber zu einer Ruhe komme. Das Kind sowieso nicht. Sondern es führt eigentlich dazu, dass ich immer mehr Wut selber aufbaue und aus dieser Energie heraus schwierig das Kind in irgendeiner Form trösten kann. Trösten? Auch hier hat das Kind eigentlich nur Lust zu spielen, sagt Gaschler. Aber Empathie braucht in diesem Fall auch der Erwachsene. Wenn wir im Supermarkt sind und 5 Passanten außenrum mit tollen Tipps stehen, bin ich selber unter unglaublichem Druck. Wenn ich schaffe, das aufrichtig auszudrücken, kann ich auch etwas ändern. Das Mindeste, was ich verändere, ist, dass sich bei mir etwas löst und ich damit wieder in eine Form von etwas mehr Entspannung komme, um wieder handlungsaktiv zu werden. Um wieder in einer Weise mit dem Kind umzugehen, das meinen Werten entspricht, ich würde es mal so sagen. Klassiker Nummer 2, der Aufbruch am Morgen in Schule oder Kita. Das Kind sträubt sich. Die Mutter kann es genervt greifen und auf den Autositz zerren. Die gewaltlose Alternative? Die Mutter erforscht ihre Gefühle und die ihres Kindes mit folgenden Fragen. Was ist heute Besonderes los? Hat das Kind Angst? Braucht es noch eine kurze Kuscheleinheit? Brennt etwas auf der Seele, was erst noch geklärt werden will? Ist noch etwas fertig zu spielen? Ist das Bummeln vielleicht ein Ausdruck davon, dass es zeigen will, ich habe im Kindergarten gelernt, eine Schleife zu binden? Hat das Kind ein anderes Zeitbewusstsein? Imitiert es vielleicht unser eigenes Bummeln? Dieser zweite Blick fällt schwer, denn er ist in der Erziehungspraxis noch wenig eingeübt. Leichter scheint es immer noch vielen, hart durchzugreifen. In Worten oder Taten. Mehr oder weniger freiwillig kommen die Eltern. Oder es kommt das Kind selber. Wenn Familien übers Jugendamt geschickt werden, dann empören sich die Eltern in der Regel. Christine Kernig ist Beraterin bei der Brandenburger Familienberatungsstelle STIP in Kleinmachnow zwischen Potsdam und Berlin. Schwerpunkt Kinderschutz. Gewalt in der Erziehung ist hier an der Tagesordnung. Und dann wird meistens eben auch sehr viel über das Kind gesprochen, wie das Kind sich also eben auch unpassend verhält oder unmöglich ist und einen bis zur Weißglut bringen kann. Da kommt dann so ganz nebenbei sowas wie Weißglut. Und da bin ich ganz am Ende. Und können Sie nicht irgendwas mit unserem Kind machen, dass es sich da mal ein bisschen braver verhält? Das Kind ist also schuld. Die Meinungsäußerung des Kindes provoziert die Eltern. Selbst bei Kleinigkeiten. Der Beraterin fällt auf, dass es oft nur darum geht. Der Müll war nicht runtergebracht oder so. Und wenn dieses Kind jetzt irgendwie beginnt zu begründen, warum es das jetzt gerade nicht gemacht hat oder auch nicht mal tun wollte oder so, haben wir meistens einen ganz schnell eskalierenden Konflikt. Der Erwachsene fühlt sich dadurch provoziert. Also, dass die plötzlich das Gefühl haben, ich bin hilflos, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Und das wissen wir, dass Momente von Hilflosigkeit bei Menschen, die selber früher traumatische Situationen von Hilflosigkeit erlebt haben, und dann springen sie sozusagen in ein Täterverhalten. Das ist ihnen oft nicht bewusst. So ging es auch einem Vater von 4 kleinen Kindern aus dem ländlichen Brandenburg, der selber massive Gewalt erlebt hatte. Immer wieder geriet er in Jähzorn, schrie seine Kinder an und schlug sie, wenn die sich stritten oder selbst prügelten. Er pochte zunächst auf seine Erziehungsautonomie. Doch die hat Grenzen, wo das Kindeswohl gefährdet ist. Dann ist das Jugendamt berechtigt einzugreifen. Eine Horrorvision für viele. Oft verpflichtet das Jugendamt die Eltern aber zunächst nur, Hilfe anzunehmen. Und hatten erstmal halt gesagt, ihr braucht eine Familienhilfe. Da war ich für mich persönlich sehr doll verletzt und es kam halt auch so rüber von wegen, sie müssen, weil es sind dann halt auch die Worte gefallen, können sich das überlegen, sie müssen es nicht, aber dann schalten wir sofort das Familiengericht ein und nehmen die Kinder weg. Und da ist natürlich dann im Sinne der Kinder, wie auch für mich, ist dann natürlich die Überlegung dann andersrum gegangen, gut, was soll's, gucken wir uns das halt erstmal an, aber schon halt mit dieser negativen Voreinstellung hat man die Leute natürlich auch nicht an sich rangelassen. Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz gibt es eine Reihe von Angeboten, die Eltern in Anspruch nehmen können. Die meisten sind kostenlos. Familienbildung, das sind Gruppenkurse zu Erziehungsfragen in Bildungsstätten oder Ämtern, und Hilfen zur Erziehung oder Familienhilfe, bei der einzelne Helfer Kinder und Eltern im Alltag unterstützen, aber auch Therapien verschiedener Art. Dahinter steht der Gedanke, dass Eltern mit Erziehungs- und Gewaltproblemen eine zweite Chance haben sollen. Denn erst ein gutes Jahrzehnt ist es her, dass das elterliche Züchtigungsrecht abgeschafft wurde. In vielen Köpfen lebt es noch. Zusammen mit dem Recht auf gewaltfreie Erziehung wurde im Jahr 2000 daher auch dieser neue Gesetzesparagraf verabschiedet. Angebote zur Förderung der Erziehung sollen Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können. Doch das Problem der Scham und Abwehr bleibt. Bis der Vater aus Brandenburg einsah, dass er Hilfe brauchte und sich aktiv darum bemühte, verging viel kostbare Zeit. War mehr oder weniger so, dass ich mit der Gesamtsituation halt gar nicht mehr leben konnte. Die Kinder haben ganz doll drunter gelitten. Ich hatte mich nur noch mit meiner damaligen Frau gestritten und hatte dann halt gesagt, für mich geht's nicht mehr. Wir müssen eine Lösung finden. Ich verlasse die Familie. Ich musste dann halt raus. Da ist dann für alle Seiten die Welt zusammengebrochen. Ich bin dann halt dementsprechend auch gegangen. Und hatte da dann halt auch in relativ kurzer Zeit eine neue Partnerin gefunden, wo sie mir dann halt auch anders die Augen geöffnet hat und gesagt hat, alles ganz gut und schön, was du da erzählst und machst und tust, aber du bist derjenige, welcher jetzt hier einen Großteil der Fehler, die du selber erzählst, gemacht hast. Wo ich dann für mich anfangen musste, mal selber über mich nachzudenken. Und interessant ist, der Knoten, wenn er mal platzt, liegt immer beim Wiedererkennen. Als mir das passiert ist, war das ganz furchtbar. Wenn das Empathische, das Empfinden reinkommt, dann gibt es einen ganz ersten kleinen Weg, der vielleicht eine Bereitschaft auch bei den Eltern öffnet, sich in das Kind einzufühlen. Der Vater, Anfang 30, suchte länger nach dem richtigen Ort. Bei der ersten Beratungsstelle fühlte er sich missverstanden. Zu Christine Kernig hat er Vertrauen gefasst. Er brachte den Mut auf, sie um eine intensive, persönliche Beratung zu bitten. Gerade dieser erste Schritt dann halt auch zu sagen, ich bin's, ich brauche Hilfe. Das ist ein riesengroßer Schritt, seinen eigenen Schweinehund überwinden und da halt an sich selber vorbeizugehen, sich selber in dem Sinn zu offenbaren, sich selber zu verletzen, innerlich. Man hat erstmal das Gefühl, alle Welt ringsherum kommt und sagt, du bist das kleine Arschloch, welches dies und das gemacht hat. Neue Formen des Miteinanders in der Familie wurden jetzt möglich, die in Kleinarbeit mit vielen Rollenspielen eingeübt wurden. Alle Familienmitglieder, die ehemalige und die neue Partnerin, wurden bei der Beratungsstelle Stipp mit einbezogen. Jeder, vor allem jedes Kind, bekam einen eigenen Berater. Dabei lernten auch die Kinder, dass ihr Verhalten eine Rolle spielt und wie sie eine Eskalation vermeiden können, ohne sich aufzugeben. Sie verhielten sich bald weniger provozierend, entspannter. Die Eltern verpflichteten sich, nicht mehr zu schlagen oder zu demütigen. Rückfälle werden, sollten sie passieren, mit allen besprochen. Sie sind Lernstoff, sagt Christine Kernig. Das oberste Ziel sei, den Familien Mut zu machen. Naja, das muss eine gewisse Leichtigkeit haben dürfen und auch Humor. Und gleichzeitig muss es auf den Punkt gehen, ne? Also man darf jetzt auch nichts verschleiern. Und gleichzeitig sollte die Erfahrung, wie es auf den Punkt kommt, nicht so sein, dass man denkt, jetzt bricht meine ganze Welt ein und mein Selbstwertgefühl und ich stehe vor denen nackt und habe nichts mehr, womit ich mich verteidigen kann, sondern es ist einfach nur zu sagen, was ist und dann zu sagen, so, und wie kommt man da jetzt weiter? Und wo in der eigenen Lebensgeschichte hat man das eigentlich schon mal begonnen zu lösen? Und wie könnte man das wieder nutzbar machen für die aktuelle Situation? Die Einsicht, dass mal der eine, mal der andere im Leben bestimmt oder nachgibt, hat die Familie in ein pädagogisches Rollenspiel umgesetzt. Jedes der vier Kinder darf jetzt, wie die Eltern, einmal König sein und bestimmen, wann und wie aufgeräumt wird. Die anderen sollen es einfach tun. So nehmen die Kinder auch die Perspektive der Erziehenden ein und ärgern sich, wenn die anderen nicht gehorchen. Der Brandenburger Vater kann jetzt auch gelassener reagieren, wenn seine vier Jungen sich wieder mal prügeln. Und wenn man da halt von oben nochmal drauf guckt und von draußen reinguckt, schlichtet sich das meist und man kann die Situation ganz, ganz anders anfassen und halt dementsprechend auch mit den Kindern anders umgehen. Wo dann halt wirklich dann altersentsprechend dann halt den Kindern gegenüber dann halt kommt, du, wenn du gerade eine Langeweile hast, ist kein Problem, dann großer Sohnemann, hier hast du ein paar Schulaufgaben, ich gebe dir Arbeit, kannst du dich drum kümmern. Wenn du der Meinung bist, du hast dich wieder abreagiert, musst nicht mit den anderen stänkern, dann bist du von den Schulaufgaben befreit. Dann darfst du dich da anderweitig wieder um deinen eigenen Kram kümmern. Und dann ist halt auch gut. Wie Eltern partnerschaftlich, konsequent und zugleich liebevoll erziehen und sich, wo nötig, auch durchsetzen können, diese Frage gibt immer wieder Anlass zu pädagogischen Kontroversen zwischen Laissez-faire und der Neuauflage autoritärer Traditionen. Eltern suchen in Elternratgebern und Fernsehshows nach Tipps für ihre besondere Situation. Hilft der stille Stuhl von Katharina Saalfrank, setz dich in die Ecke und komm erst mal runter, oder das Prinzip der Tigermama, tu, was deinen Eltern Freude macht und streng dich richtig an? Frank Gaschler, der Trainer für gewaltfreie Kommunikation, möchte verunsicherte Eltern gerne aus der Schuldfalle locken. Viele wollen perfekt sein, alles richtig machen und zweifeln an sich. Und ich möchte Eltern da wirklich auch mal ermutigen, wenn da irgendwas ist, was mir gefällt, das auch tatsächlich zu feiern, wahrzunehmen und auch das als Ausdruck meiner, ja, mit meiner Erziehung zu sehen. Er wünscht sich, dass Eltern nicht nur auf die Bedürfnisse ihrer Kinder achten, sondern auch auf ihre eigenen. Die Konflikte, die das im Alltag mit sich bringt, sollten die Eltern austragen, allerdings ohne das Kind zu verletzen. Meine Anregung für die Eltern ist, anstatt Verhalten erstmal einfach nur zu bewerten, möchte ich Sie anregen, mal zu fragen, was war eigentlich die Motivation hinter dem Verhalten? Und was war die Motivation hinter meinem eigenen Verhalten? Das fordert auch eine genauere Selbstwahrnehmung der Eltern. Wir arbeiten mit ganz verschiedenen Übungsmustern. Was nehme ich überhaupt wahr und was steckt da tatsächlich für eine Beobachtung überhaupt dahinter? Was steckt da dahinter als Beobachtung, wenn ich zum Beispiel die Idee habe, mein Kind ist faul? Auch das kann für ein Kind ein Schlag ins Gesicht sein, ein Treffer unter die Gürtellinie, den wir Kindern mit Worten oder Haltungen verpassen, oft ohne es zu merken. Eine Herabwürdigung, eine Bloßstellung vor anderen, eine negative Unterstellung. Dem setzt Marshall Rosenberg eine wertschätzende Kommunikation entgegen, ein Gespräch mit dem Herzen und mit einem gewissen Spielraum. Das erlebe ich oft in Elternkursen, dass die Idee darin besteht, ich habe jetzt einen bestimmten Wunsch, ich möchte jetzt, dass das Zimmer aufgeräumt wird, ich möchte jetzt, dass die Hausaufgaben gemacht wird, ich möchte jetzt, dass du ins Bett gegangen wirst. Und diese Zeitspanne jetzt ist dann definiert auf die nächsten 10 Sekunden. Und wenn da irgendeine Form von jetzt nicht kommt, bricht die Welt der Eltern oft zusammen und sie haben so die Idee, wenn sie jetzt sich nicht durchsetzen, wird das Kind niemals wieder das Zimmer aufräumen, das Chaos wird ausbrechen, das Kind wird versiffen, das Sozialamt kommt und so weiter. Das ist so die Spirale, die in Sekundenbruchteilen bei Eltern oft losgeht. Und von solchen Mustern möchte ich mich gerne verabschieden, weil die einfach nur anstrengend sind. Wir haben es Frank Gaschler und seine Frau selbst geschafft, das Chaos im heimischen Kinderzimmer zu begrenzen. Die Eltern erklärten ehrlich, wie sie selbst sich als Besucher im Chaos fühlten. Und manchmal konnten die Töchter das sogar nachvollziehen. Frank Gaschler und seine Frau kündigen heute an, wenn sie putzen wollen und lassen den Kindern Zeit zum Aufräumen. Wenn die verstreicht, putzen die Kinder selbst. Über all das wurde viel geredet, viel verhandelt. Und am Ende weniger gestritten. Es gibt keine einfachen Rezepte, sagt Frank Gaschler, der Elterncoach. Wohl aber eine emotionale Erfahrung. Wenn ich mich so zurückerinnere, warum wollte ich Kinder haben? Warum habe ich mich mit meiner Frau entschieden, Kinder zu bekommen, eine Familie zu gründen? Also ich hatte keine Ahnung, was mich wirklich erwartet, aber die Idee, die ich damals hatte, wie schön es sein kann, an der möchte ich arbeiten. Und ich möchte die Zeit mit den Kindern wirklich als den erfüllendsten Zeitraum meines Lebens sehen. Und dementsprechend bin ich wahnsinnig gerne bereit, dafür was zu investieren. Und ich habe keine Lust, mich jeden Tag mit dem gleichen Kram zu beschäftigen, sondern ich möchte Spaß haben, mit meinen Kindern, mit der Familie Spaß haben. Und dazu hilft mir gewaltfreie Kommunikation wunderbar.